Melodie nicht nur körperlich schon sehr weit entwickelt. Auch im Biologiestudium sind die Professoren von ihr begeistert. Neben der Uni jobbt sie gelegentlich als Model für Hobbyfotografen. Über die menschliche Anatomie versauert, bringt sie ihren Resonanzkörper am liebsten vor der Kamera zur Geltung. Und Gott sei Dank hat der Fotograf die Bilder diesmal nicht verwackelt.